Und zunächst mit einem großen Werk von Helga Pogacar. Inanna, Hörkino nach der sumerischen Erzählung Inannas Gang in die Unterwelt. Vorlage waren sumerische Keilschrifttafeln, ungefähr aus dem Jahr 2000 vor Christus, über die Himmelsgöttin Inanna. Das Werk von Helga Pogacar ist grob in drei Teile unterteilt: der Abstieg, Tod und Auferstehung und der Aufstieg. Wir hören eine Aufnahme mit Vjatcheslav Tschernavka, Bassklarinette, Diana Boskovic, Flöte, Roland Merz, Violoncello, Jochen Brennig, Orgel, Marika Falk, Percussion, Helga Pogacar, Electronics, Merit Ostermann, Gesang, Bettina Koziol, Gesang und Claudia Matusek, Obertongesang. Die Göttin vom großen Himmel zur großen Erde lenkte sie ihren Sinn. Inanna. Vom großen Himmel zur Untererde lenkte sie ihren Sinn. Meine Herrin verwarf den Himmel, verwarf die Erde. In den Berg hinabzusteigen. Inanna. Verwarf den Himmel, verwarf die Erde. In den Berg hinabzusteigen. Das Ennamt. Sie warf es hin. Das Lageramt. Sie warf es hin. In den Berg hinabzusteigen. In Uru, das Eanna. Sie warf es hin. In den Berg hinabzusteigen. In At-Tibira, das Emushkalama. Sie warf es hin. In den Berg hinabzusteigen. Und Sabalam? Das Giguna, dort. Sie warf es hin. In den Berg hinabzusteigen. In Ada, das Eschara. Sie warf es hin. In den Berg hinabzusteigen. In Nippur, das Baradunyara. Sie warf es hin. In den Berg hinabzusteigen. In Kish, das Hursankalama. Sie warf es hin. In den Berg hinabzusteigen. In Aka, das Eulmash. Sie warf es hin. Um in den Berg hinabzusteigen. an ihre Seite die Me. Sie raffte sie zusammen und ging los. Die Me alle. Sie ließ sie in der Hand baumeln bei jedem Schritt. Turban und Fes der Steppe trug sie auf dem Kopf. In die Stirn die Locken. Zog sie mit der Hand. Kleine, kleine Lapisperlen legte sie um den Hals. Ein Zwillingspärchen Eiersteine füllte sie an die Brust. Das Pala-Gewand der Herrinnenschaft legte sie auf die Haut. Den Goldring des geliebten Dumuzi legte sie an die Hand. Die Gewandnadel Komm, Mann, komm steckte sie an die Brust. Die Antimonpaste So komm doch komm zog sie um das Auge. Das Ein-Nindan-lange Messrohr und die blaue Messleine hielt sie in der Hand. Inanna ging so in die Unterwelt. Hinter ihr ging ihre Botin Ninshubur. Oh! Sie goss Ninshubur ihre Stimme aus. Geh, meine treue Botin des Eanna, geh. Meine Botin schöner, schöner Worte. Schöner, meine Meldereiterin wahrer, wahrer Worte. Wahre. Meine Weisung will ich dir geben, ergreife sie. Ein Wort will Wort. Ich dir sagen, lehn dich nicht zurück. Heute steige ich in die Unterwelt. Am Tag, da ich in die Unterwelt gestiegen bin, führe Klage, Klage, Klage auf den Hügeln. Im Thronsaal das Tamtam der Taumel lasse tönen. Ziehe für mich durch die Tempel der Götter. Deine Augen zerkratze für mich. Deine Nase zerkratze für mich. Deine Ohren, den Marktplatz der Worte, zerkratze für mich. Den Ort der Verschwiegenheit, deine Oberschenkel, zerkratze für mich. Mit einem Gewand nur, wie ein Habenichts, bekleide dich für mich. Oh! Inanna ging in die Unterwelt. Inanna. Hinter ihr ging ihre Botin Ninshubur. Inanna. Goss Ninshubur die Stimme aus. Geh jetzt, Ninshubur. Befolge meine Worte und lehn dich nicht zurück. Inanna. Nachdem sie sich dem Palast Gansa genähert hatte, Inanna. Schlug sie mit böser Hand an das Tor der Unterwelt. Inanna. Goss sie am Tor der Unterwelt böse Stimme aus. erschlug ihre Schwester Ereshkigal, die Herrscherin der Unterwelt, gegen die Außenseite ihrer Schenkel, biss sich auf die Lippen und ersann in ihrem Herzen einen Plan. Inanna kukudanita abuldilika ma kukudanita shugura menede na sangana lubadanzer. Abulminka ma kukudanita sagin didi guna lubadanzil. Abul eshka ma kukudanita nunustaba gabana lubadanzer. Abul limo kama kuku danita tudida lunga nunganu zagana lubananzer. Abul yakama kuku danita harmushkin shuna lubananzer. Abul ashkama kuku danita gidishninda eshkana zagin lubananzer. Abul uminka ma kukudanita tugnam enna tugnam ninna lubananzer. Turban und Fies vom Kopf. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Still, Inanna, still, Inanna, still. von der Brust. Kopf vom Hals. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Vollkommen. Die Regeln der Unterwelt in uns. vierte, dritte, Da riss ihr jemand das Palagewand der Herrinnenschaft vom Leib, von der Brust. Was soll das? Ihre Schwester, Ereshkigal, ließ sie sich von ihrem Sitz erheben. Sie ließ ihre Schwester sich von ihrem Sitz erheben. Sie selbst ließ sich auf deren Sitz nieder. Die Anunna-Götter, jene sieben Richtspruchschneider, schnitten ihr darauf einen Richtspruch zu. Einen Blick warf sie ihr zu. Es war ein Blick des Todes. Ein Wort gab sie von sich. Das Wort war wütend. Ein Wort sagte sie. Es war Wut. Die kranke Frau, sie schlug auf sie ein, schlug sie zu einem Stück zerschlagenen Fleisch. Das Stück zerschlagene Fleisch hängte jemand an einen Pflock. Nach dem drei Tage, drei Nächte vergangen waren, besann sich ihre Botin in Schubur. Ihre Botin schöner, schöner Worte, ihre Meldereiterin wahrer, wahrer Worte. Auf das Wort Inannas. Sie führte Klage, Klage für sie auf den Ruinenhügeln. Ließ im Thronsaal das Tamtam der Trommeln ertönen. Zog für sie durch die Tempel der Götter. Ihre Augen zerkratzte sie. Ihre Nase zerkratzte sie. Den Ort, wohin man nicht blickt, ihre Oberschenkel zerkratzte sie. Gewand nur wie ein Habenichts zog sie an. Zuerst ins Ekur, in das Haus Enlils, setzte sie ihren Fuß. In Ur, im Emut Kurra, im Ekishnugai Nanas, als sie eingetreten war. In Eridu, im Haus Enkis, als sie eingetreten war. Im Ekur, im Haus Enlils, als sie eingetreten war. Vor den Augen Enlils. Vor den Augen Nanas. Vor den Augen Enkis. Führte sie bittere Klage. Bittere Klage. Führte sie laute Klage. Vater Enlil. Vater Nana. Vater Enki. Dein Kind. Dein Kind. In der Unterwelt soll man es nicht unterwerfen. Dein schönes Metall. Mit dem Staub der Unterwelt soll man es nicht vermischen. Dein schöner Lapislazuli. Mit dem Stein des Schleifers soll man ihn nicht zersplittern. Dein Buchsbaum, wie das Holz des Zimmermanns, soll man ihn nicht zerspalten. In der Unterwelt soll man sie nicht unterwerfen. Vater Enlil, Vater Nana, er ließ das Wort mit Zorn an Anschubur zurückkehren. Die große Erde verlangt. Nana. Sie hat den großen Himmel verlangt. Sie hat die Untererde verlangt. Die Meh der Unterwelt, die Meh, die man nicht begehrt, hat sie erreicht. Nun erreicht sie die Unterwelt. Wer ist es, der diesen Ort erreicht und begehrt, wieder aufzusteigen? Vater Enlil, Vater Nana, er erhörte sie nicht. Er erhörte sie nicht. Dumungu Angal Albindu, Kigal Albindu. Inanna Angal Albindu, Kigal Albindu. Dumungu Angal Albindu, Kigal Albindu. Kigal Albindu. Inanna Angal Albindu, Kigal Albindu. Me kura me alnudida sabindu gabe, kure heus, aber am kibe sabindu ede almuniptu. Ayasuen inimbe numunagup uruzep shebangen. Uruzep e enkigara kukudanita igi enkigashe er imasheshe. Vater Enki. Er ließ das Wort an Ninshubur zurückkehren. Mein Kind, was hat es nur getan? Es ermüdet mich. Inanna, was hat sie nur getan. Sie ermüdet mich. Die Herrin der Fremdländer, was hat sie nur getan? Sie ermüdet mich. Die Kurtisane getan. Sie ermüdet mich. Allein Vater Enki stand ihnen bei. Vom Nagel des zweiten Daumens nahm er Dreck und er schuf daraus den Diener Wurti. Das Kraut des Lebens gab er Schurti. Das Wasser des Lebens gab er Wurti. Dann goss Enki Schurti Wurti die Stimme aus und sagte: Geht hin, Schwuchti, Wuchti, rutscht an eurem Po in die Unterwelt hinunter, fliegt wie Fliegen durch das Tor, um die Türangel wirbelt wie der Wind. Um in sine musir barantum kunyara spa. Kamamusir barantum galatura spandim. Urnyara unam tilabanshum galatura anam tilabanshum. Enki ke galatura kunyara gumunade. Yennan zen galatur kunyara jiri kurshe nabam zen. Ik annim gin umul daldal zen. Sara Lilgin umun gurgurensen. Yes. Fürsten. Ereshkigal wird da liegen und krank ihre strahlende Schulter bedeckt kein Leinengeformt wie Saganschalen. Ihre Haare sind unbedeckt wie Lauch. Auf ihrem Kopf zusammengerafft. Ashago. Wenn sie sagt. Kushumenin. Ashazo. Ashazo. Sagt ihr dann. Uabargo. Wenn sie sagt. Kushumenin. Abarzo. Abarzo. Sagt ihr dann. Abam semensen. Fragt dann sie. Von meinem Bauch zu deinem Bauch, von meinem Leib zu deinem Leib. Shaneta, Shazushe, Barnuta, Barzushe. Shaneta, Shazushe, Barnuta, Barzushe. Shaneta, Shazushe. Dugani, Dugan abzen, Bindugam. Dugani, Dugan abzen, Inim bimuranduk. Dugani, Dugan abzen, Bindugam. Dugani, Dugan abzen, Inim bimuranduk. Dugani, Dugan abzen, Bindugam. Dugani, Dugan abzen, Inim bimuranduk. Dugani, Dugan abzen, Bindugam. Wenn ihr Götter seid, will ich mit euch sprechen. Wenn ihr Menschen seid, will ich was versprechen. Sagt dann sie. Dinirchemensen, inim gamurandu, luuluchemensen, namzune heptare, siana, sikia, padenezena. Beim Leben des Himmels, beim Leben der Erde, lasst sie schwören. Shunum gidi! Ashashe bamuna baine shunam abuyenze! Shumea! Uzuning! Uzuning! Saga! Kaktala! Shumea! Shumea! Das Stück zerschlagene Fleisch. Das am Pflock. Man wird es euch geben. Einer? Einer? Das Kraut das des Lebens. Wasser des Lebens schüttet. Auf ihren Scheitel. Da möge. Möge. Inanna. Wieder dastehen. Schuchti und Ruchti achteten genau auf Enkis Wort. Thank you. Inanna stand erneut da. Da goss Ereshkigal ihre Stimme aus. Da, bringt eure Herren weg, bevor ich eure Herren wegbringen lasse. Da, Inanna stieg aus der Unterwelt auf Enkis Geheiß. Da, Inanna aus der Unterwelt stieg, da ergriffen sie die Anuna-Götter. Wer ist es, der aus der Unterwelt steigt? Heil aus der Unterwelt steigt. Wenn Inanna aus der Unterwelt steigt, da muss sie einen Kopf geben. Da muss sie einen Kopf wie ihren Kopf geben. Da. Inanna stieg aus der Unterwelt. Inanna Bagu, Inanna Bagu, Inanna Bada, Inanna Bada, Inanna Bada, Inanna Bada, Inanna Bada, da. Tumunensen, Gashensune, Ninsunene, Badap. Tumunensen, Gashensune, Ninsunene, Badap. Inanna stieg aus der Unterwelt. Igini manchur. Einer vor ihr, kein Bote, kleine hielt eine Rute in der Hand. Einer hinter ihr, kein Meldereiter, hatte eine Keule um. Die Leute, die mit ihr gingen, die Leute, die mit Inanna gingen. Es waren solche, die am Weg rein. Inanna stieg aus der Unterwelt. Da Inanna aus der Unterwelt gestiegen war, fiel ihr Ninchubur zu Füßen. Sie hatte im Staub gesessen, in ein zerrissenes Gewand hatte sie sich gehüllt. Da erhoben die Galadämonen die Stimme: Inanna, gehe weg zu deiner Stadt, sie da nehmen wir mit. Inanna ließ das Wort an die Gala zurückkehren. Schöner Worte, meine Meldereiterin wahre Worte. Sie hält an meinen Weisungen fest, sie lehnt sich nicht zurück, wenn ich zu ihr spreche. Sie führte Klage für mich auf den Ruinenhügeln, ließ im Thronsaal das Tamtam der Trommeln ertönen, zog für mich durch die Tempel der Götter. Ihre Augen zerkratzte sie, ihre Nase zerkratzte sie, den Ort, wohin man nicht blickt, ihre Oberschenkel zerkratzte sie, ein Gewand nur wie ein Habenichts zog sie an. Ins Ekur, in den Tempel Envils, nach Ur, in den Tempel Nanas, nach Eridu, in den Tempel Enkis, lenkte sie ihren Schritt. Sie hat mich zum Leben erweckt, sie, wie könnte ich sie euch geben? Da erhoben die Galadämonen die Stimme. Lass uns zu ihm gehen, nach Umma, zum Sikorshaga, lass uns gehen. In Umma vor dem Sikorshaga warf sich der Sänger Shara ihr zu Füßen. Er hatte im Staub gesessen, in ein zerrissenes Gewand war er gehüllt. Da erhoben die Galadämonen die Stimme: Inanna, gehe fort in deine Stadt, diesen hier nehmen wir mit. Inanna ließ das Wort an die Gala zurückkehren. Meinen Sänger Shara, meinen Fingernagelschneider, meinen Friseur, ihn! Wie könnte ich ihn euch geben? Da erhoben die Galadämonen die Stimme. Gehen wir zum mächtigen Apfelbaum in die Steppe Kulab, gehen wir. Sie folgten ihren Füßen in die Steppe Kulab, ihren Füßen zum mächtigen Apfelbaum folgten sie. Da saß Dumuzi festlich gekleidet, auf erhabenem Thron saß er da. Da packten ihn die Galadämonen an seinen Schenkeln. Da packten ihn die Galadämonen an seinen Schenkeln. Da packten ihn die Galadämonen an seinen Schenkeln. Gossen sie aus. Wie über der Hand eines Kranken siebenmal schüttelten sie den Kopf über ihn. Nie wieder wird der Hirte vor Inanna Flöte schallen, Mai vor ihr spielen. Nie wieder! Schüttete vor ihn ihren Blick. Tod! Sie blickte ihn an. Goss sie vor ihn. Sie goss ihn in die Stimme. Sie sagte ein Wort. Sie schüttete Stimme. Straf, Straf, Stimme. Inanna, Hörkino nach der sumerischen Erzählung Inannas Gang in die Unterwelt. Ein Werk von Helga Pogacar. Das war eine Aufnahme mit Vjatcheslav Tschernavka, Bassklarinette, Diana Boskovic, Flöte, Roland Merz, Violoncello, Jochen Brennig, Orgel, Marika Falk, Percussion, Helga Pogacar, Electronics sowie Merit Ostermann, Bettina Koziol und Claudia Matosek, Gesang, Sprechgesang und Obertongesang. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 hören wir jetzt ein Werk von Alexander Strauch, basierend auf dem Hildebrandslied aus dem frühen Mittelalter. Es geht um den Kampf von Asmund und Hildebrand. Ein Werk für Tenor, Bariton und Ensemble. Hier sind Roman Payer Tenor, Timothy Sharp Bariton und das Ensemble Schwerpunkt. Die Leitung hat Peter Tilling. Oh,

Das Hildebrandslied aus dem frühen Mittelalter hat Komponist Alexander Strauch zur Vorlage genommen für dieses Werk über den Kampf von Asmund und Hildebrand. Das war eine Aufnahme von 2015 aus der Allerheiligenhofkirche in München mit Roman Peyer Tenor, Timothy Sharp Bariton und dem Ensemble Schwerpunkt Leitung Peter Tilling. Das Concerto Bavarese auf Bayern 2 jetzt mit einem Werk von Minas Bourboudakis. Tautochronie Zykloiden 3. Für zwei Klaviere, zwei Schlagzeuger und Live-Elektronik. Hier sind Andreas Guras Klavier, Prodromos Simeonides Klavier, Matthias Lachenmeier Schlagzeug, Carlos Vera Larusea Schlagzeug und Paolo Mariangeli Live-Elektronik und Klangregie. Thank you. Thank you. Thank you. Tautochronie, Zykloiden 3 für zwei Klaviere, zwei Schlagzeuger und Live-Elektronik von Minas Bourboudakis. Das war eine Aufnahme von 2016 mit Andreas Guras und Prodromos Simonides Klavier, Matthias Lachenmeier und Carlos Vera Larosea Schlagzeug sowie Paolo Mariangeli Live-Elektronik und Klangregie. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 spielt Jan-Philipp Schulze noch ein Klavierstück, das Josef Anton Riedl komponiert hat. Thank you. Pianist Jan-Philipp Schulze war das im Klavierstück von Josef Anton Riedl, aufgenommen 2002 im Funkhaus in München.